Weißem Haus und im... Der... ist an Material rangekommen. Für Dollars, ja klar. Nicht umsonst, nicht aus Patriotismus, aber tja, ist nur so. Bei diesem letzten Besuch ging es Kurt Kaiser schon sehr schlecht. Die übrigen Teile des Puzzles musste ich wohl selbst zusammensetzen. Vor allem wollte ich endlich wissen, was genau auf dem Tonband aus dem Stasi-Archiv zu hören war. Eine Kopie der Aufnahmen schickte ich in ein Tonstudio, um sie digital bearbeiten und säubern zu lassen. Dass Lyndon B. Johnson darauf zu hören war, stand ja bereits fest. Ich beschloss, David Scheim in den USA anzurufen, der das Buch Präsidentenmord geschrieben hatte. Ich fragte ihn, ob er es für möglich halte, dass die CIA oder das FBI in die Attentatspläne eingeweiht gewesen sein könnten. Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich denke, es ist klar, dass es eine Verschwörung gab. Der zweite Untersuchungsausschuss hat herausgefunden, dass FBI-Chef J. Edgar Hoover und Lyndon B. Johnson schriftlich festgehalten hatten, die Öffentlichkeit müsse davon überzeugt werden, dass Lee Harvey Oswald der alleinige Täter war und dass irgendwelche Verschwörungstheorien nicht weiter verfolgt werden sollten. Es ist klar, dass die Regierung und vor allem Hoover und Johnson eine schnelle, nach außen überzeugende Lösung präsentieren wollten. Wie viel Hoover und Johnson wirklich wussten, würde hoffentlich das Tonband zeigen. Ich mochte es irgendwie immer noch nicht ganz glauben, bis ich den anerkannten Kennedy-Attentatsforscher Harold Weisberg erreichte. Als ich ihm gegenüber die Existenz des geheimnisvollen Tonbandes andeutete, wunderte er sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er bestätigte diese unheimliche Theorie sogar. Wir reden hier über eine ganz bewusste Verschwörung von verantwortlichen Leuten in der Regierung. So sollte die Wahrheit über den Mord an Präsident Kennedy nie bekannt werden. Khrushchev wollte Kennedy töten lassen, weil er diesem Marilyn Monroes Tod ankreidete. Und von Marilyn hatte er schon 1961 erfahren, dass Lyndon B. Johnson Kennedy am liebsten aus dem Weg räumen würde. Also nahm Khrushchev über den KGB und die CIA Kontakt zu Johnson auf und unterbreitete diesem ein Angebot. Er würde Kennedy ermorden lassen. Dafür musste Johnson sicherstellen, dass der Öffentlichkeit irgendein Sündenbock präsentiert wird. Nur so schien gewährleistet, dass der wahre Mörder unentdeckt blieb. Offenbar ließ sich Lyndon B. Johnson auf dieses Angebot ein. Dass Kennedy und Johnson wirklich erbitterte Gegner waren, bestätigte mir Richard Keenan. Er hat alles getan, um Kennedy im Misskredit zu bringen. Die waren zwei Ströme, die haben gegeneinander gearbeitet. Johnson war, wie soll ich das sagen, dass es nicht so gemein sich anhört. Johnson war bereit, alles zu tun. War Johnson wirklich ein Teil der Verschwörung? Den handfesten Beweis dafür konnte womöglich das Tonband bringen. Endlich kam es überarbeitet und gesäubert zurück. Die Tonqualität war jetzt wesentlich besser. Zu Beginn hört man ganz offensichtlich die Stimme einer Angestellten aus der Telefonzentrale im Weißen Haus. Sie stellt einen Anrufer zu Präsident Lyndon B. Johnson durch. Und zwar keinen geringeren als den FBI-Chef J. Edgar Hoover. Hello. Yeah. Can you hold, please, for just a moment? Operator? Yes, I'm holding. Thank Hello. You. Just a moment, please, Rosie. I'll be right with you. Is our connection good? Can you hear me? Yes, ma'am. I hear you very well. Thank you very much. Yes. J. Edgar Hoover on 2192. Was folgt, ist eine Unterhaltung, in der es zunächst um die verschiedensten Themen der Tagespolitik geht. Doch dann, nach etwa 5 Minuten, kommt Lyndon B. Johnson plötzlich auf das Kennedy-Attentat zu sprechen. Und was Johnson sagt, ist ungeheuerlich. Er fragt den FBI-Chef, ob dieser die ganze Wahrheit hören wolle. Und dann kommt der entscheidende Satz aus dem Munde von Kennedys Nachfolger. Khrushchev killed Kennedy. Khrushchev tötete Kennedy. Well, you want me to tell you the truth? You know what happened? You know what happened? Khrushchev killed Kennedy. Khrushchev killed Kennedy. He's deeply concerned about the idea that they're spreading throughout the communist world that Khrushchev killed Kennedy. Es klingt unglaublich, aber es gibt nichts daran zu rütteln. Lyndon B. Johnson sagt tatsächlich, Khrushchev habe Kennedy töten lassen und dass er besorgt sei, dass sich diese Nachricht in der kommunistischen Welt herumsprechen könne. Dieses Band mit den abgehörten Telefonaten war also der Beweis. Selbst höchste US-amerikanische Kreise waren in das Mordkomplott an Kennedy mitverwickelt. Allen voran Kennedys Nachfolger, Lyndon B. Johnson. Der Rest des Komplotts ist bekannt. Als Sündenbock wurde Lee Harvey Oswald auserkoren. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde wenig später Oswald durch Jack Ruby erschossen. Alles schien klar. Nach jahrzehntelanger Ungewissheit waren die wahren Hintergründe des Kennedy-Mordes endlich geklärt. Ich rief Kurt Kaiser an, um ihm mitzuteilen, dass wir mit seiner Geschichte jetzt endlich an die Öffentlichkeit gehen könnten. Doch als ich bei Kaiser anrief, ging nur die Ehefrau an den Apparat. Sie sagte mir, Kurt Kaiser sei vor 2 Tagen verstorben und bat mich, mit der Veröffentlichung der Fakten noch zu warten, bis ihr Mann beerdigt worden wäre. Dann, 14 Tage später, kam mit der Post plötzlich ein Brief von Kaisers Ehefrau. Sie hatte im Nachlass ihres Mannes eine an mich adressierte Audiokassette gefunden. Ich hörte mir an, was Kurt Kaiser offenbar unmittelbar vor seinem Tod noch zu sagen gehabt hatte. Eins, zwei, hier spricht Kurt Kaiser. Damals in Dallas. Also die Geschichte lief doch nicht so glatt, wie ich das damals in unserem Interview behauptet hatte. Es war ja so organisiert, dass ich hätte eigentlich an der Stelle damals weg können, aber plötzlich stand da doch so ein Polizist vor mir und wollte meine Papiere hin. Irgendwie war der doch stutzig geworden und auch in mir war plötzlich so ein Blitz, dass ich dachte, Mensch, wenn die dich jetzt abschrecken. Und da ist die Geschichte passiert, kurz vorher, und steht da 10 Minuten später, einer mit dem TDR-Bus auf der Straße. Natürlich musste ich aufgrund dieser Tatsache meinen Führungsoffizier Genossen Braune informieren, und das wäre natürlich nicht erfreut, aber das war klar. Aber dass der kurz danach gestorben ist, habe ich erst erfahren, als ich wieder in Berlin war. Da das Ganze ja unter größter Geheimhaltung gestanden hatte, wusste nach dem Tod von Braune und Ulbricht eigentlich nur noch Erich Mielke, dass die Stasi was mit dem Kennedy-Mord zu tun gehabt hatte. Aber er kannte ja den Namen des EMs nicht, der den Auftrag durchgeführt hatte. Tja, und dann kam plötzlich dieser 25. Jahrestag anlässlich dieses Attentats auf den Kennedy. Und da wurde so angedeutet, dass es ganz neue Erkenntnisse und Unterlagen geben würde. Und das hat mich dann doch allerdings verunsichert. Kaiser meinte den 25. September 1989. An diesem Tag jährte sich zum 25. Mal der Tag, an dem in den USA die Warren-Kommission ihren offiziellen Untersuchungsbericht vorgelegt hatte. Ich rief den Experten Harold Weisberg noch einmal an. Er bestätigte mir, dass es in den USA durchaus Usus sei, selbst mit Jahrzehnten Verspätung bis dahin geheim gehaltene Unterlagen zu veröffentlichen. Also hatte es wohl irgendjemand in den USA geschafft, auf dem Gerichtswege an neue Dokumente zum Kennedy-Mord heranzukommen. Aus dem Westfernsehen erfuhr Kurt Kaiser im August 1989, dass diese neuen Dokumente am 25.09. veröffentlicht werden würden. Ich hörte mir weiter an, was Kurt Kaiser noch zu sagen hatte. Ja, mich überfällt plötzlich eine unheimliche Panik, dass da in diesem Zusammenhang dieses Protokoll, was der Streifenpolizist da mit mir gemacht hat, das auftauchen würde und vielleicht sogar in die Hände von mir gekommen wäre. Als alter Yachtliebhaber hätte der natürlich als sofort das große Halali gegen mich eröffnet. Ich habe gedacht, jetzt weg. Nicht wie weg. Und also im Westen, ich mit meiner Frau gesprochen und plötzlich ist mir klar geworden, Mensch, da gab es noch ein paar andere Mitwisser. Und ich hatte da meine Stammkneipe und da früher mal ganz gerne mal getrunken. Das haben wir auch von den sowjetischen Genossen gelernt. Also wenn du da nicht ein Glas Wodka hintergeben konntest, du, da warst du kein guter Kommunist. Und da habe ich dann oft mal in der Kneipe, wenn ich so ein paar drin hatte, gesagt, hier steht der Kennedy-Mörder. Die haben sich dann immer schrecklich gelacht und so. Ja, aber plötzlich war es ernst. Tja, es blieb mir nicht anders übrig. Erst im Kneiper Bescheid gesagt. Der packte natürlich auch die Panik. So, und alle, die es so wussten, mittlerweile, muss ich sagen, tja, ich würde sagen, 1000 waren wir. Dachte, ab über Schleich und über Umwege, ab über Prag nach dem Westen. Plötzlich waren wir vor der Botschaft, also hier vor der BRD-Botschaft. Plötzlich waren da 1000 Mann im Garten. Und das Schlimme war, als das plötzlich öffentlich wurde, na, da ging dann erst der richtige Strom los. Aber ich muss sagen, wir waren die Ersten. Und da waren wir dann nur drinnen, haben uns auch alle ein bisschen sicher gefühlt. Naja, und dann kam ja plötzlich Genscher mit seinen erlösenden Worten. Tja, und da waren wir alle im Westen. Der Kaiser von Dallas ist tot. Aber er hat sein Geheimnis nicht mit ins Grab genommen. Alles, was wir über die Geschehnisse im Herbst 1989 wissen, müssen wir nun in einem anderen Licht beurteilen. Und eins steht heute schon zweifelsfrei fest. Das Buch der Geschichte wird neu geschrieben werden müssen. Heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wir haben das gehört im Fernsehen, das ist natürlich ganz toll. Wir haben jahrelang davon geträumt. Touristisch war das Mord. Gibt es nicht dran zu deuteln. Aber dass die von allen geschmähte kleine DDR das Rädchen an der Geschichte gedreht hat. Und dass ich auserkoren war, diesen Beitrag zur Weltrevolution zu leisten. Und ich muss sagen, darum fühle ich mich nicht als Mörder. Luft. Oh,